Ich habe hier Molly und ihre Schwester Sandra und auch Big Frank. Verhütungsmittel und auch die Pille danach. Ich habe das Morphium aus China, das vom Markt genommen wurde. Und noch Zeug für den harten Schwanz. Zeug, das ihn wieder schlaf macht, Zeug, das ihn rauszaubert, alles aus Kenia. Das ist Skorbutmittel für Silberrücken, Gorillas. Das ist bei Menschen den Zwang aus, wie irre zu masturbieren. Sag ich schon, Craig? Davon hab ich echt viel. We'll be right back. We'll be right back. Thank you. Thank you.